Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Urbach und Tina Deneken. Es ist unmöglich, die Leidenschaften auszurotten. Wir müssen nur darauf bedacht sein, sie auf ein edles Ziel zu lenken. Aus Krieg und Frieden von Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi. Die Empfindungen der Menschen in höchster Präzision festzuhalten. Kaum einem ist dies je so gelungen wie Lew Tolstoi, russischer Schriftsteller, der auch als Moralist und Philosoph Weltruhm erlangte, der neben Dostojewski als einer der größten Realisten der russischen und internationalen Literatur des 19. Jahrhunderts gezählt wird. Seine in vielen Facetten biografisch geprägten Hauptwerke Krieg und Frieden und Anna Karenina gelten als die Klassiker jener Epoche schlechthin. Er fühlte sich dem einfachen Volk tief verbunden und lebte, auch nachdem er längst zu weltweitem Ruhm gelangt war, in einfachen Verhältnissen. Ein nützliches Leben wollte er führen, der Menschheit dienen, immer auf der Suche nach dem Sinn des Daseins, dem wahrhaftigen Glauben, der Gerechtigkeit und dadurch strebend nach dem eigenen Seelenfrieden. Vor 100 Jahren, am 20. November nach dem gregorianischen Kalender, starb Lew Tolstoi. Sein Vermächtnis aber ist noch heute aktuell, ist noch heute Maßstab anspruchsvoller Prosa, wie Wissen.de-Autorin Tina Deneken weiß. Auf der Suche nach sich selbst, Tolstois Werdegang. Am 9. September 1828 wurde Lew Nikolajewitsch Tolstoi geboren, in Jasnaja Paljana bei Tula, etwa 200 Kilometer südlich von Moskau, als Spross eines russischen Adelsgeschlechtes mit deutschen Wurzeln. Zwar wurde er mit nur 9 Jahren vollweise und kam in die Obhut seiner Tante, verlebte aber eine sonst unbeschwerte, glückliche Kindheit. Als junger Mann begann er das Studium orientalischer Sprachen an der Universität Kasan, wechselte dann ans juristische Institut, stellte aber auch dort schnell fest, dass sich sein Interesse in Grenzen hielt. Viel eher stand dem jungen Grafen der Sinn danach, sich in den angesagtesten Salons der Stadt zu verlustieren. Nach 3 Jahren schließlich brach er sein Studium ab. Mit der Begründung, die Lage der 350 Leibeigenen der Familie durch Landreformen verbessern zu wollen. Heutzutage schreibt jeder neue Gesetze. Schreiben ist leichter als Handeln. Lew Tolstoi, Krieg und Frieden. Aber erste Versuche, ein vorbildlicher Gutsherr zu sein, scheiterten. Noch fehlte es an Strukturiertheit und Willensstärke. So suchte er zunächst Zerstreuung in Moskau und St. Petersburg, vertrödelte seine Zeit als eleganter Müßiggänger, schwankte zwischen Vergnügen und Askese, Leichtlebigkeit und Frömmigkeit, verlor beim Kartenspielen so viel Geld, dass er sein Familiengut veräußern musste, plante vorübergehend die Beamtenlaufbahn einzuschlagen, interessierte sich plötzlich für Musik und fing an zu schreiben. Und dann meldete er sich als Freiwilliger in der zaristischen Armee und erlebte den Krieg im Kaukasus. Die beeindruckende Natur und das karge Leben der Kaukasier im herben Kontrast zum Zeitvertreib der Adligen und intellektuellen Großstädter inspirierten ihn zu seinen frühen Erzählungen. Sobald die renommierte Zeitschrift Savremiennik, also Zeitgenosse, seine Texte veröffentlicht hatte, verbreitete sich die Nachricht der Entdeckung eines neuen, außerordentlichen Talents. Mit Orden und Medaillen behangen, kehrte er heim und verurteilte doch jene, die Krieg führten, denn er hielt diesen für hässlich und ungerecht. Krieg und Frieden. Война и мир. Von Lew Tolstoi. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер. So sprach im Juni 1805 Fräulein Anna Pawlowna Scherer, die hoch angesehene Hofdame und Vertraute der Kaiserinmutter Maria Fjodorowna, indem sie den durch Rang und Einfluss hervorragenden Fürsten Wassili begrüßte, der sich als erster zu ihrer Soiree einstellte. Anna Pawlowna hustete seit einigen Tagen. Sie hatte, wie sie sagte, die Grippe. Grippe war damals ein neues Wort, dessen sich nur einige wenige feine Leute bedienten. Die Einladungsschreiben, die sie am Vormittag durch einen Lakaien in roter Livree versandt hatte, hatten alle hohen Abweichungen folgendermaßen gelautet. Ein Nationalepos in Prosa, ein vierteiliger historischer Roman von ungeheurem Detailreichtum und einzigartiger Geschlossenheit, ein filigranes Gemälde Russlands im Krieg gegen Westeuropa. Krieg und Frieden ist eines der mächtigsten, eigentümlichsten und bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Es schildert die 7 Jahre von 1805 bis 1812, blickt in jeden Winkel, von der Bauernhütte bis ins Kaiserschloss, lässt die breite Masse, aber auch alle großen Akteure jener Epoche auftreten, greift historische Begebenheiten auf wie den Brand Moskaus, aber auch Teestunden und Bälle. Zahlreiche Handlungsstränge spannen ein straffes Netz zwischen rund 250 Figuren, auf die näher eingegangen wird. Aber all diese Figuren, die da zu spielen glauben, sind nichts weiter als Schachfiguren in Schicksalshand. Napoleon und sein strategisches Genie werden der Lächerlichkeit preisgegeben, während sich das tolstoische Ideal vielmehr in dem demütigen Soldaten Karatajew widerspiegelt. Zwischen den Zeilen liest man die Zuneigung, Wärme und Sehnsucht des Dichters für das russische Volk, das das Unvermeidliche ergeben trägt, das sich der Vorsehung unterordnet. Neben historischen Anekdoten sind Tolstois eigene Familiengeschichte, philosophische und gesellschaftliche Überlegungen wie der Gegensatz zwischen Adel und Geldadel in das Werk mit eingebunden. Krieg und Frieden, Tolstois umfangreichster Geniestreich, diente als Grundlage für zahlreiche Kino-, Fernseh- und Hörspielproduktionen. Liev, der Löwe und die Frau. Die Frau, siehst du, ist ein merkwürdiges Geschöpf. So eifrig du dich auch bemühen magst, sie zu ergründen, du wirst immer etwas völlig Neues an ihr entdecken. Lev Tolstoi, Anna Karenina. Dieser junge Mann mit grobem, hässlichem, bäuerischem Gesicht und ebensolchen Händen und Füßen, so seine eigene Einschätzung, hält sich erst von der Damenwelt fern. Dann aber lässt er ab von seiner Scheu, hat zahlreiche Affäre mit Bauerntöchtern und Zigeunerfrauen und nimmt schließlich mit 34 Jahren die 18-jährige Sofia Andrejewna Beers, eine Nachbarstochter deutscher Herkunft, zur Frau. Gemeinsam bekommen sie 13 Kinder, von denen 5 bereits im frühen Kindesalter sterben. Während Tolstoi unter anderem seine monumentalen Werke wie Krieg und Frieden und Anna Karenina schrieb, unterstützte ihn seine Frau nach Leibeskräften. 7-mal soll sie die 1650 Seiten von Krieg und Frieden abgeschrieben haben. Das Zusammenleben mit dem Genie aber war nicht einfach. Oft verlor er die Selbstbeherrschung, wurde hysterisch oder zog sich zurück. Der Film »Ein russischer Sommer« aus dem Jahr 2009 greift die letzten Jahre des großen Schriftstellers und die letzte Phase der fast 50 Jahre währenden Beziehung zwischen Liev und Sofia auf, gespielt von Christopher Plummer und Helen Mirren. Sofia lehnte es ab, dass ihr Mann sein gesamtes Werk dem russischen Volk und nicht seinen Nachkommen zu vermachen gedachte. Mit seinem Arzt und seiner jüngsten Tochter macht er sich auf eine letzte große Reise, die ihn an das Ende seiner Beziehung zu Sofia und schließlich auch das seines Lebens führte. Anna Karenina von Lev Tolstoi. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich. Im Hause der Oblonskis herrschte allgemeine Verwirrung. Die Prinzessin hatte erfahren, dass ihr Gatte sie mit einer französischen Gouvernante betrüge, einer Person, die früher im Hause beschäftigt gewesen war. Infolge dieser Entdeckung hatte sich die Prinzessin in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen. Der Gatte hatte das Haus verlassen, die Kinder irrten in den Zimmern umher, die Dienerschaft sprach von Kündigung. Unter Tolstois Romanen gilt dieser als künstlerisch vollkommenster. Nichts in der europäischen Literatur kann damit verglichen werden, räumte Dostojewski neidlos ein. Das Werk handelt von Ehe und Moral in der adligen russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, von der Tragödie einer liebenden Frau, die an einer aus eigener Sicht verbrecherischen Leidenschaft leidet. Das 8-teilige Epos verknüpft die Geschichte dreier Familien, schildert das Glück und das Scheitern von Liebe und Ehe. Im Zentrum steht die Leidenschaft zwischen Anna und Graf Wronski, die schon während ihres ersten Aufeinandertreffens entflammt. Ihre Beziehung lässt sich bald nicht mehr verheimlichen. Scheidung, gesellschaftliche Ächtung und der Entzug des Sohnes aus erster Ehe sind die Folgen, an denen letztlich auch Annas Beziehung zu Wronski scheitert. An die Stelle von Liebe und Leidenschaft treten Eifersucht und Selbstzweifel. Es ist jedoch für einen Unzufriedenen schwer, einem anderen und namentlich dem, der ihm am nächsten steht, keine Schuld an seiner Unzufriedenheit zuzuschreiben. Und? Die grausamsten Worte, die ein roher Mensch sagen könnte, sagt er ihr in ihrer Einbildung, und sie verzieh sie ihm nicht, als hätte er sie in Wirklichkeit gesagt. Lew Tolstoi, Anna Karenina. Anna wählt den für sie einzigen Ausweg, den Tod. Generationen von Lesern haben schon mit ihr geliebt und gelitten. Genauso wie der Autor selbst, als er sich von 1873 bis 78 diesem Stoff widmete. Greta Garbo, Vivien Leigh, Jacqueline Bisset, Sophie Marceau und viele andere große Schauspielerinnen sind in die tragische Rolle der Anna Karenina geschlüpft. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Es sind immer die einfachsten Ideen, die außergewöhnliche Erfolge haben. Lew Tolstoi, Krieg und Frieden. Neben seinen großen Romanen beschäftigte sich Tolstoi mit Volkspädagogik. Seine Reformbestrebungen galten einer den verschiedenen kindlichen Perspektiven angepassten Bildung. Auf seinen Reisen durch Westeuropa erforschte er Schulsysteme und Erziehungsmethoden, traf Künstler wie Dickens und Turgenev sowie Pädagogen wie Fröbel und Diesterweg. Nach seiner Rückkehr gründete er für Bauernkinder eine Dorfschule nach dem Vorbild Rousseaus, der 20 weitere Einrichtungen folgten. Auch nachdem die zaristische Verwaltung seiner Schulen schloss, widmete er sich weiterhin diesem Thema, schrieb Lesebücher und Erzählungen für den Geschichts-, Physik-, Biologie- und Religionsunterricht. Ganze Generationen russischer Schüler erhielten bis in die 1920er Jahre ihre Grundschulbildung nach Tolstois Alphabet. Die Vernunft ist dem Menschen gegeben, damit er sich von dem befreie, was ihn beunruhigt. Lew Tolstoi, Anna Karenina. Und? Die Vernunft drückt das Gesetz der Notwendigkeit aus, das Bewusstsein das Wesen der Freiheit. Lew Tolstoi, Krieg und Frieden. Als Beteiligter an der Volkszählung 1882 gewann er ein Bild von dem grausamen Elend unter den Arbeitenden und den Bauern. Daraufhin widmet er sich intensiv der aktiven Hilfe, indem er zum Beispiel Unterstützung für die von Missernten betroffenen Landwirte organisierte und der ihn selbst immer mehr einnehmenden Sinnsuche. Er verzichtete aufs Rauchen, auf Alkohol und seiner Auffassung nach grausamen Vergnügungen wie die Jagd, er ernährte sich vegetarisch und kleidete sich wie ein Mann des einfachen Volkes. Immerzu bemüht, sich moralisch weiterzuentwickeln. Er setzte sich für politisch und religiös Verfolgte ein, besuchte Inhaftierte und publizierte seine Weltanschauungen. Es war die Zeit eines inneren Umbruchs. Auferstehung. Воскресенье. Von Lew Tolstoi. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которую они жались, wie sehr auch die Menschen, welche sich auf einer kleinen Stelle in Hunderttausenden angesammelt hatten, sich abmühten, die Erde, auf der sie sich drängten, zu verunstalten, so sehr sie auch die Erde mit Steinen überdeckten, damit nichts mehr auf ihr wachsen könne, wie eifrig sie auch jedes Gräschen ausrotteten, das sich hervordrängte, wie sehr sie auch die Luft mit Steinkohlenrauch erfüllten, wie sehr sie auch die Bäume schnitten und alle Tiere und Vögel verjagten. Der Frühling war Frühling. Selbst in der Stadt. Unter den warmen Sonnenstrahlen lebte das Gras wieder auf, wuchs und grünte überall, wo man es nicht ausgerottet hatte. Nicht nur auf den Rasenflächen am Boulevard, sondern auch zwischen Steinplatten. Birken, Pappeln, Faulbäume entfalteten ihre klebrigen und duftenden Blätter. Dieser dritte und letzte Roman Tolstois erschien 1899 als zensierte Fortsetzungsgeschichte in der Zeitschrift Niva. In diesem Werk schildert der Autor unter anderem einen Gottesdienst im Gefängnis. Die tiefe Abscheu, die daraus zu lesen ist, wird Dreh- und Angelpunkt eines folgenschweren Konflikts zwischen dem Dichter und der orthodoxen Kirche. Tolstoi, geachtet und verachtet. Seit 1881 hatte sich Tolstoi intensiv religiösen Fragen zugewandt, Gespräche mit führenden Geistlichen gesucht und Reisen zu Kirchen und Klöstern unternommen. Dabei entwickelte er eine tiefe Abneigung gegen die rituellen Formen der Religiosität und stellte gängigen Glaubensausübungen jene schlichten Lehren Jesu entgegen. Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit waren seine Maxime. Er übersetzte die Evangelien erneut ins Russische und versuchte die Bedeutung von Tod, Sünde, Reue und die Möglichkeit einer moralischen Auferstehung zu durchleuchten. Die Verbreitung seiner Anschauungen, die in seinem Roman Auferstehung gipfelten, zog den Zorn politischer und kirchlicher Einrichtungen und schließlich die Exkommunizierung nach sich. Unbeirrt führte er seinen moralischen Rigorismus im religiösen und gesellschaftlichen Bereich fort, warf sich selbst und der reichen Oberschicht, der er selbst entstammte, eine egozentrische und sinnentleerte Attitüde vor. Als religiös inspirierter Anarchist, als der er nach öffentlicher Meinung galt, verschaffte er sich Achtung im Ausland, aber auch Ächtung im Inland. Jenen Tolstoianismus aber, den seine stärksten Bewunderer gründeten, lehnte er ab. Sein Werk galt als wegbereitend für die revolutionären Unruhen und den Petersburger Blutsonntag im Jahr 1905, und dabei stand sein Name stets für eine radikale Gewaltlosigkeit. Jede gewaltsame Reform verdient, getadelt zu werden, weil sie das Übel nicht bessern wird, solange die Menschen so bleiben, wie sie sind, und weil die Weisheit Gewalt verschmäht. Lev Tolstoi, Krieg und Frieden. Auf seiner letzten Reise erkrankte er an Lungenentzündung und starb, von der Weltpresse umlagert und unversöhnt mit der Kirche. Tolstoi, ein zutiefst spiritueller Mensch, der den institutionalisierten Glauben strikt ablehnte, liegt auf eigenen Wunsch in Jasnaja Poljana begraben, in nicht geweihter Erde. Und die Rechte an seinem Werk waren wieder seiner Ehefrau zugesprochen worden. That the object of life is self-perfection, the perfection, perfection of one's immortal soul. Auf den Spuren eines großen Geistes. Tolstois Moskauer Wohnhaus ist im ursprünglichen Zustand erhalten und wurde 1921 als staatliches Museum eröffnet. Auch sein Landgut in Jasnaja Poljana ist der Öffentlichkeit zugänglich. Noch bis zum 31. Januar 2011 zeigt das Literaturhaus in München die Ausstellung »Ein Licht ist mir aufgegangen – Lev Tolstoi und Deutschland«. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.